Lektion 4, Übung 7. Hallo Sören, Mahlzeit. Gehst du auch in die Kantine? Ja, Mahlzeit, Edith. Was gibt es denn heute? Mal sehen. Bratwurst mit Kartoffelpüree oder Bratkartoffeln mit Spiegelei? Kartoffeln, immer nur Kartoffeln. Was hast du denn? Kartoffeln esse ich gern. Ja, Kartoffeln sind nicht schlecht, aber sieh mal auf den Speiseplan. Kartoffelpüree, Pommes frites, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln. Ich hätte mal gern Reis. Also, ein Salatteller und ein Brötchen. Salatteller groß oder klein? Groß, bitte. Ich hätte gern die Bratwurst mit Kartoffelpüree und auch einen Salatteller. Aber klein bitte. Und was gibt es heute zum Nachtisch? Schokoladenpudding. Gut, ich nehme einen Schokoladenpudding. Ich hätte auch gern den Schokoladenpudding. Moment, Sören. Ich hole noch ein Mineralwasser. Möchtest du auch etwas trinken? Ich glaube, da vorne sind noch zwei Plätze frei. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Guten Appetit. Danke. Gleichfalls.